Oh, danke, Herr, für deinen wunderbaren Namen, den du uns gegeben hast. Danke, Herr, der Name über alle Namen, Herr. Danke, Herr, du der König der Könige. Danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr, für deinen Namen, dieser wunderbare Name Jesu. Danke, danke, Herr, danke, Herr, und dass du ihn uns gegeben hast. Danke, Herr, dass wir in deinem Namen die Wunder tun werden, die du getan hast, und noch größere darüber hinaus. Das hast du uns verheißen. Danke, Herr, für diesen wunderbaren Namen, für diesen wunderbaren Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du uns Vollmacht gegeben hast, Autorität gegeben hast, auf Schlangen zu treten, auf Skorpione. Danke, Herr. Danke, Herr. Du hast Krankheit besiegt. Und wir stehen mit dir im Sieg über Krankheit. Ich danke dir. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du uns mit hoch versetzt hast. Und wir zur Rechten sitzen mit dir. Mit dir zusammen sitzen wir. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Dieser wunderbare Name. Dieser wunderbare Name, Jesus. Oh, ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr. Und ich danke dir, dass du uns einen gegeben hast, hier, solange wir hier auf dieser Erde sind, der Heilige Geist, der weht und der wirkt unter uns und der mit uns ist, der uns gegeben wurde, der uns leitet, der uns führt in allem, was wir tun. Ich danke dir, Herr. Und dieser Heilige Geist, der weht auf dieser Erde. Weißt du, der weht, er lässt sich nicht aufhalten. Er weht, wo er will. Und er breitet sich aus. Weißt du, das Einzige, was er braucht, sind hungrige Herzen, demütige Herzen. Wenn du offen bist für ihn und sagst, Herr, ich will dich, wehe durch mich. Streck dich aus und gib ihm die Erlaubnis. Sage, wehe durch mich. Übernimm mich und wehe durch mich. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Sagt, ich habe Feuer auf die Erde gebracht. Wir wollten echt nicht, dass es schon brennte. Weißt du, er will übernehmen, er ist in uns eingezogen, wenn wir ihn schon aufgenommen haben, und er möchte uns übernehmen, er möchte wirklich völlig übernehmen unser Leben, weil er hat nur das Beste vorbereitet, er hat nur das Beste für uns vorbereitet. Danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr, es gibt nichts Besseres als dieses Leben, das du uns geschenkt hast, das du uns gegeben hast. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr. Danke. Danke, Herr. Danke. Weißt du, wir können nicht aufhören, ihm zu danken. Es ist so wunderbar, so kostbar, dieses Leben. Ich danke, Herr. Oh, danke. Danke, Herr. Danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke. Danke. Oh, und ich habe gesehen, ich glaube, dass Gott noch Menschen heilen möchte heute Morgen. Und ich habe speziell jemanden gesehen, der am Ringfinger verletzt ist. Und zwar betrifft es die Sehnen oder die Nerven. Also es ist kein Bruch, aber es ist eine Verletzung am Ringfinger mit Sehnen oder Nerven. Wen betrifft es? Ist jemand hier heute Morgen? Jemand? Hier? Ah ja, super. Okay, kannst du nach vorne kommen, dann kann ich für dich beten. Ist noch jemand hier? Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Was ist bei dir die Verletzung? Das ist ein Beutelbruch, oder wie man das sagt. Das ist immer dick aufgeschwollen. Aber es ist keine Entzündung, sondern das ist verletzt. Okay. Irgendwie geht. Okay, alles klar. Dann bete ich da dafür. Danke, Herr. Und wenn du am Livestream bist und dich betrifft, dann häng dich mit dran. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich setze jetzt diesen Ringfinger, diese Gelenke, Herr, alle Sehnen, alle Bänder, alle Nerven setze ich jetzt in die Schöpfungsordnung Gottes zurück. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du wirkst mit einer übernatürlichen Kraft, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Alles, was da geschwollen ist, alles, was Schmerzen verursacht, alles, was Bewegung einschränkt, weicht jetzt in Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr, dafür. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für völlige Wiederherstellung. Völlig zurück in die Schöpfungsordnung Gottes. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Test mal, wie ist es? Hattest du Einschränkungen einer Bewegung? Ja. Und was hat sich verändert? Das sieht schon ziemlich normal aus für mich. Danke, Herr. Danke, Herr. Es knackst. Ja, das bedeutet, es hat sich was getan. Danke, Herr, für völlige Wiederherstellung. Danke, Herr. Danke, Herr, völlige Wiederherstellung. Ich danke dir. Oh, danke, Herr. Ja, das schaut für mich normal aus. Danke, Herr. Danke, Herr. Gebt uns im Herrn alle Ehre. Juhu. Danke, Jesus. Danke, Herr. Juhu. Juhu. Yes. Yes. Gebt ihm alle Ehre. Danke, Herr. Oh. Oh, ich danke dir. Und dann habe ich noch was gesehen. Und zwar habe ich gesehen, Menschen, die da sind mit einer Schilddrüsenüberfunktion. Ich kenne mich medizinisch gar nicht aus. Ich habe aber von einer Unterfunktion schon häufiger gehört. Aber ich habe einfach von Gott bekommen eine Überfunktion. Gibt es denn jemanden, der hier ist mit einer Schilddrüsenüberfunktion? Ist jemand da? Melde dich oder komm nach vorne. Haben wir jemand? Okay, vielleicht betrifft es jemanden am Livestream. Ja, dann setze ich das frei und proklamiere jetzt in Jesu Namen, danke Herr, dass jede Schilddrüsenüberfunktion weicht jetzt in Jesu Namen, dass sie verschwindet, dass die Funktion der Schilddrüse sich normalisiert, so wie sie von Gott vorherbestimmt ist, dass sie normal funktioniert und keine überschüssige oder irgendwas überfunktionieren macht. Herr, danke, Herr, dass sie sich auch nicht umkehrt und sie nachher unterfunktionsfähig ist, sondern danke, Herr, dass sie völlig in die Schöpfungsordnung Gottes kommt. Danke, Herr, dafür. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Yes. Amen. Amen. Amen. Oh, unser Gott ist so gut. Unser Gott ist so gut. Danke, Herr. Danke, Herr. Gib ihm normale Ehre. Gib ihm normale Ehre, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Für deine Güte, für deine Gnade, für deine Treue, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke. Danke. Danke dir, Herr, für deinen wunderbaren Namen, für das, was du alles für uns gemacht hast. Danke, Herr, weißt du, in dieser Dankbarkeit und gleich weiter in dieser Erwartung gehen wir jetzt in das Wort Gottes, dass du wirklich die Predigt bekommst, du darfst dich setzen, darfst an deinen Platz wieder zurückgehen. Amen. Genau, unsere Pastorin Irina startet. Ja. Halleluja. Oh, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, alle, die da sind. Und herzlich willkommen, Heiliger Geist. Der Geist Gottes ist hier und das ist das Allerwichtigste. Und wenn wir hier sind, dann ist er auch da, weil er ist in uns. Und er hat so wunderbare Pläne für uns. Weißt du, wonach er sich sehnt? Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Der Heilige Geist möchte Gemeinschaft mit uns haben. Es heißt in Jakobus 4,7, heißt in der Elberfelder, heißt es, eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Wenn du Jesus aufgenommen hast, wer hat alles Jesus aufgenommen in sein Herz? Wenn nicht, dann ist heute die Möglichkeit, ihn noch aufzunehmen. Und wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, Halleluja, dann ist sein Geist in dir, dann ist sein Geist in dich hineingekommen. Es ist der Geist Jesu Christi, es ist der Heilige Geist. Und es heißt in Jakobus 4,7 in der neuen Genfer Übersetzung, mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist. Halleluja, wir haben den Heiligen Geist in unserem Geist empfangen. Und er möchte Gemeinschaft mit uns. Und er sehnt sich danach, dass unser Geist ihm ergeben ist. Und einfach Ja sagt zu dieser freundlichen Übernahme vom Heiligen Geist. Es hat eine freundliche Übernahme stattgefunden. Wenn du dich Jesus ausgeliefert hast, wenn du gesagt hast, Jesus sei mein Herr, dann ist der Heilige Geist in dich hineingekommen. Halleluja. Und er tut sein Werk. Und er ist die dritte Person Gottes. Er wird manchmal ein bisschen unterschätzt. Manche denken, er ist nur eine Kraft. Und er ist Kraft. Er ist die Kraft Gottes. Aber er ist eine Person. Er ist eine Person, die sich nach dir sehnt. Und die sogar eifersüchtig, also nicht im negativen Sinne eifersüchtig, sondern die, ja, unbedingt mit dir Gemeinschaft haben möchte. Weißt du, wir sind hier auf dieser Erde, nicht um alleine durch dieses Leben zu gehen, sondern in der Gemeinschaft mit Gott, in der Gemeinschaft mit seinem Geist und das jede Minute, jede Sekunde, an der Uni, in der Schule, an deinem Arbeitsplatz. Du bist nicht alleine, sag mal, ich bin nicht alleine. Wir sind nicht alleine. Sondern dass dieser mächtige Geist Gottes in uns eingepflanzt. Er hat ihn eingepflanzt in unseren Geist. Wir sind eins. In 1. Korinther 6,17 heißt es, wer aber dem Herrn gehört, gehört dein Leben, gehörst du dem Herrn, ist ein Geist mit ihm. Oder in der neuen Genfer Übersetzung wieder, ich mag sie. Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Und weißt du, unser Geist ist unser innerstes Sein. Das ist das, was wir wirklich sind. Wir haben doch eine Seele bekommen, unser Wille, unser Verstand, unsere Gefühle. Wir haben einen Körper, wir wohnen in einem Körper. Aber unser Geist und der von neuem geborene Geist durch Jesus. Vorher war unser Geist tot, jetzt ist er lebendig durch Jesus. Dadurch, dass er in uns eingezogen ist, der ist lebendig und der ist eins mit Gott. Überleg mal, Gott, noch mit Adam und Eva. Adam und Eva, sie hatten noch nicht den Geist Gottes in sich wohnen. Er war um sie, er hatte Gemeinschaft. Gott wandelte, heißt es in der Kühle des Abends, auch ein wunderbares Bild. Er wandelte mit ihnen, aber er war noch nicht in ihnen. Und weißt du, Gott macht immer aus Minus ein Doppelplus. Ja, Adam und Eva, sie haben gesündigt. Sie wurden vertrieben aus dem Garten. Gemeinschaft mit Gott gab es nicht mehr, bis Jesus kam, bis er am Kreuz starb, bis er aufgefahren ist und bis der Heilige Geist auf diese Erde gekommen ist. Und dann gab es diese unendlich wunderbare Möglichkeit, seinen Geist aufzunehmen, dass sein Geist nicht mehr um uns nur rum ist. Georg hat es immer wieder mit der Flasche gesagt, Adam und Eva, das war noch wie eine Flasche im Wasser. Ja, aber die, wo noch nicht der Geist Gottes drin war, wo er drumherum war. Aber dann kam der Geist Gottes in uns. Und jetzt lebt Gott in uns. Weißt du, Gott ist in uns. Gott lebt in uns. Und letztlich geht alles darum, dass wir dem Geist Gottes, dass wir seinem Geist die Vorfahrt geben. Wir können immer noch mit unserer Seele, unseren Gefühlen die Vorfahrt geben. Aber dann wird unser Leben ziemlich miserabel aussehen. Up and down, up and down, up and down, up and down. Aber wenn wir uns bewusst werden, sein Geist ist mit meinem Geist verbunden. Weißt du, diese Liebe Gottes von Nicht-Gemeinschaft zu Gemeinschaft in uns mit unserem Geist. Was für eine Liebe, das hat das Kreuz bewirkt. Das hat er am Kreuz für uns bewirkt. Halleluja. Und wir haben, weißt du, es ist das Große losgezogen. Es ist besser als 6 Richtige. Weil wir haben ihn jetzt in uns wohnen. Er, der mit uns spricht. Weißt du, wenn du mit jemandem Gemeinschaft haben möchtest, dann möchtest du mit ihm auch reden. Du schweigst auch mal, ja? Aber nicht nur. Sondern du möchtest mit ihm reden. Und so möchte er mit uns reden. Manchmal ist es so, dass wir ihn die ganze Zeit volltexten. Und gar nicht warten, dass er auch mal zu uns reden kann. Weil er möchte auch mal was sagen. Ihr Ehepaare. Kommt jemand nicht so oft zu Wort? Der Heilige Geist versteht dich. Aber wir können uns entscheiden, zu sagen, Herr, ich möchte dich echt zu Wort kommen lassen. Ich möchte nicht Angst haben. Hilfe, was könnte er sagen? Also lieber nicht so genau hinhören. Ich sage dir, die Wahrheit ist alles, was er uns sagt und wie er uns führt, ist gut, ist das Beste für uns, das Beste, was wir uns vorstellen können, sind Lösungen. Sie kommen durch den Heiligen Geist. Hier ist eine wunderbare Bibelstelle nochmal über die Gemeinschaft. 2. Korinther 13, 13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und sie ist mit uns allen, sobald wir Jesus aufgenommen haben. Und es ist eine Liebesgemeinschaft, weil Gott Liebe ist. Gottes Liebe. Wenn du sagst, ich fühle mich so ungeliebt, dann werd dir der Gemeinschaft des Heiligen Geistes bewusst, der die Liebe ist und der die Liebe des Vaters zu uns trägt. Das heißt, in Römer 5, 5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist können wir die Liebe Gottes überhaupt nicht erleben. Es ist der Heilige Geist, der das macht. Der wunderbare Heilige Geist. Die dritte Person der Gottheit. Die Kraft Gottes und die Person der Dreieinigkeit, die dich liebt, die sich hingibt. Und wir geben uns an ihn hin. Wir können einfach sagen, Heiliger Geist, ich gebe mich dir hin. Sag das mal gerade, wenn du das möchtest. Heiliger Geist, ich gebe mich dir hin. Deiner Führung und Leitung. Weißt du, in jeder Lebensfrage, das ist keine Unklarheit. Du musst nicht mehr im Nebel wandeln und leben. Sondern da kommt Klarheit durch den Heiligen Geist. Da wird der Nebel weggeblasen. Weißt du, denn wir haben vorhin gesungen, Heiliger Geist, nimm alles ein, nimm alles ein, nimm unsere Länder ein. Oh ja, da muss Nebel weggeblasen werden. Und es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist die Kraft von ihm, die diesen Nebel, der sich auf unsere Länder gesetzt hat, wegbläst, wegbläst, wegbläst. Es ist die Kraft Gottes. Es ist die Kraft seiner Herrlichkeit. Oh, glaubst du? Glaubst du das? Dass seine Kraft imstande ist? Es ist seine Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Die Kraft des Heiligen Geistes. Er hat dich mit Kraft gesalbt. Du bist nicht mehr kraftlos. Oh juhu, wir sind nicht mehr ohne Kraft, weil Gott ist voller Kraft. Also wenn du dich gerade kraftlos fühlst noch, dann mach dir bewusst, die Kraft des Heiligen Geistes ist in mir, weil Jesus lebt in mir, der Vater lebt in mir und der Heilige Geist lebt in mir. Und damit habe ich Kraft für alles, für jede Herausforderung, die kommt, habe ich genügend Kraft, habe ich Weisheit. Weisheit ist in ihm. Alles ist in ihm. Alles, was wir brauchen, kommt durch ihn. Alles. Und es ist wichtig, weil manchmal ist es so, hier drin spürst du, boah, die Kraft des Heiligen Geistes, hammerstark. Und du fühlst dich aufgeladen und gehst hier raus aufgeladen. Und dann stehst du morgen auf. Um 6 klingelt der Wecker. Und dann spürst du gar nicht, fühlst dich jedenfalls nicht so voller Kraft. Und du gehst zum Arbeitsplatz und da herrscht ein ganz anderer Geist noch. Und du denkst, wo ist die Kraft des Heiligen Geistes? Und dann machst du dir bewusst, Gott ist in mir. Gott ist in mir. Der Heilige Geist ist in mir. Womit auch immer ich konfrontiert werde, was ich vielleicht lernen muss, was ich mir aneignen muss. Einfach, das ist die Kraft des Heiligen Geistes, der mir hilft. Er ist unser Helfer. Er ist unser Helfer. Er ist unsere Hilfe in jeder Situation. Und er möchte uns helfen. Und er möchte, dass er gefragt wird. Und dass wir uns nach ihm ausstrecken und dass wir sagen, Heiliger Geist, hilf mir, ich weiß nicht weiter. Kennst du solche Situationen, wo du sagst, oh, ich weiß nicht weiter. Ich glaube, das geht uns öfter mal so. Und ist aber nicht schlimm, weil der Heilige Geist ist ja da. Er ist ausgegossen in unsere Herzen. Er ist ausgegossen und er ist da. Und es ist das größte Geschenk, was uns Gott gemacht hat. Er ist hier auf der Erde und er macht Jesus groß. Er verherrlicht immer Jesus. Er verherrlicht immer Jesus. Er verherrlicht immer den Vater. Er verherrlicht immer das Wort Gottes. Er wird nie etwas sagen, was entgegengesetzt ist zum Wort Gottes oder zum Geist Gottes. Er macht Gott immer groß. Er macht Jesus immer groß. Halleluja. Also wo du auch bist, wir sind Menschen, die Jesus groß machen. An unserem Arbeitsplatz, wo wir sind, in unseren Familien. Vielleicht sind noch ungläubige Familienangehörige da. Wir machen Jesus groß. In seiner Weisheit. In Kühnheit. Weil wir sind nicht alleine. Und wir sind nicht ohne Kraft. Und wir sind nicht ohne Weisheit. Sondern wir sind voll mit Gott. Wir sind voll mit seinem Geist. Und zwar jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, immer. Amen. Amen. Danke, Herr. Wow. Wow, das ist eine super Vorbereitung schon mal für das, was ich heute auf dem Herzen habe. Der Heilige Geist ist der Schlüssel. Der Heilige Geist macht Jesus groß. Er will Gemeinschaft mit uns haben. Er will mit uns reden. Als Irina das sagte, dass der Heilige Geist mit uns reden möchte, da wurde ich daran erinnert an die Geschichte. Ich weiß nicht, ob du die kennst, von dem Mann, der zu seinem Freund kommt und sagt, ich habe seit einem halben Jahr nicht mehr mit meiner Frau gesprochen. Ich möchte sie nicht unterbrechen. Ja. Also, ich muss sagen, ganz ehrlich, meine Frau könnte den gleichen Witz über Männer erzählen, aus Erfahrung mit mir. Aber vielleicht fühlt sich ja der ein oder andere da angesprochen. Aber ich hatte eigentlich noch einen anderen Witz heute Morgen zum Anfang. Und zwar von 4 katholischen Frauen, die beim Kaffeekränzchen zusammensitzen und darüber diskutieren, wie wichtig und bedeutsam ihre Kinder sind. Und die erste erzählt also ihren Freundinnen, mein Sohn ist ein Priester und wann immer der in den Raum kommt, dann sagen alle Hochwürden zu ihm. Und die zweite katholische Frau, die zwitschert dann so hinein und sagt, na, mein Sohn ist ein Bischof und wann immer er in den Raum kommt, dann sagen alle Exzellenz zu ihm. Und die dritte lächelt nur müde und sagt, wisst ihr was, mein Sohn ist ein Kardinal. Und wenn er den Raum betritt, dann sagen alle, euer Eminenz. Die vierte Frau sitzt da, nippt dann ihre Kaffeetasse und dann sagen die anderen, sagt sie, ja und jetzt, wie sieht's aus bei dir? Dann sagt sie, ja, mein Sohn ist 1,90 Meter groß, ein charismatischer, gut trainierter Bodybuilder, richtig gut gebaut. Wenn er in den Raum kommt, dann sagen alle, oh mein Gott. Halleluja. Praise the Lord. Amen. Okay. Jetzt lasst uns ins Wort Gottes reingehen. Matthäus Kapitel 17. Wir hatten ja letztes Wochenende ein starkes, gewaltiges Wochenende zum Thema Herrschaft der Söhne, die Herrschaft der Söhne im neuen Bund, die Herrschaft des Gläubigen. Und ich möchte heute da anknüpfen und möchte Matthäus 17, Vers 14 lesen, wo es heißt, und als sie zu, also Jesus und seine Jünger, zu der Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm und fiel vor ihm auf die Knie und sprach, Herr, erbarme dich meines Sohnes. Denn er ist mondsüchtig, also epileptisch wahrscheinlich, und leidet arg, denn oft fällt er ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich brachte ihn zu deinen Jüngern, doch sie konnten ihn nicht heilen. Jesus aber antwortete und sprach, O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein, bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn mir her. Und Jesus bedrohte ihn und der Dämon fuhr von ihm aus und von jener Stunde an war der Junge geheilt. Da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Er aber spricht zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin und er wird sich hinwegheben und nichts wird euch unmöglich sein. Amen. Wie viele von euch sind einverstanden mit der Aussage, dass zu Bergen sprechen nach Herrschaft aussieht? Amen. Und wenn hier Jesus von Bergen spricht, dann spricht er natürlich nicht nur von natürlichen Bergen, sondern er spricht von Bergen auch im übertragenen Sinn. Das heißt, Berge können in deinem Leben Umstände sein, in deinem Leben Krankheit sein, in deinem Leben Probleme sein, Nöte, einfach Dinge, die wie ein Berg vor dir sind. Ja? Ich weiß nicht, wie viele von euch heute Morgen hier sind und du hast den ein oder anderen Berg in deinem Leben oder du hast auch vielleicht einen Auftrag von Gott und den zu erfüllen, erscheint dir wie ein großer Berg. Ja, wie auch immer, verstehst du, vielleicht hast du kein persönliches Problem, aber vielleicht betest du für deine Familienangehörigen, die einfach weg sind von Gott und irgendwie komisch unterwegs sind. Und das scheint auch wie ein Berg für dich zu sein. Und du betest und es scheint sich nichts zu tun. Und es ist ein Berg in deinem Leben, der sich vor dir aufgetürmt hat. Und Jesus sagt, wenn ihr nur Glauben habt, wie ein Senf. Und damals, zur Zeit von Jesus, war das Senfkorn der kleinste bekannte Same, also winzig klein. Wenn du nur ein winzig kleines bisschen Glauben hast, dann wirst du zu diesem Berg sagen, hebe dich hinweg und verpflanz dich ins Meer und es wird geschehen. Nichts wird euch unmöglich sein. Wo Ärzte gesagt haben, es ist unmöglich, ein Senfkorn-Glaube genügt. Wo Banker gesagt haben, es ist unmöglich, ein Senfkorn-Glaube genügt. Wo Politiker gesagt haben, es ist unmöglich, ein Senfkorn-Glaube genügt. Wo Wirtschaftsexperten gesagt haben, es ist unmöglich, ein Senfkorn-Glaube genügt. Egal was das Wunder ist in deinem Leben, das du brauchst, das du, nachdem du dich ausstreckst, nachdem du dich sehnst, wie auch immer, egal was es ist, ein Senfkorn-Glaube genügt. Jesus sagt, hey, ihr braucht nicht großen Glauben. Weißt du, du brauchst nicht mehr Glauben. Du brauchst nicht 5 Pfund Glauben oder 10 Pfund Glauben oder 20 Pfund Glauben. Du brauchst nicht großen Glauben, sondern einfach nur ein kleines Senfkorn. Die entscheidende Frage ist, wie kommt dieses Senfkorn in dich hinein? Amen. Die Antwort ist, du kannst es nicht aus dir selber heraus hervorbringen. Amen. Du kannst es nicht machen aus dir selber heraus. Glaube ist kein Werk, das du bringen könntest. Also manchmal haben wir so ein falsches Konzept in unserem Gedanken, dass wir denken, ja okay, der alte Bund, das war der Bund, wo man alle möglichen Gesetze erfüllen muss Und Paulus sagt ja, der neue Bund ist die Gerechtigkeit aus Glauben. Und dann denken wir, okay, jetzt müssen wir Glauben hervorbringen. Jetzt müssen wir Glauben machen. Aber ich sage dir etwas, der neue Bund ist ein Bund der Gnade und eben nicht aus Werken. Und deswegen ist auch Glaube kein Werk, das du produzieren kannst. Vielleicht enttäuscht dich das im ersten Moment. Du wolltest es lieber gern selber machen. Wir Deutschen wollen immer gern die Arme hochkrempeln und irgendwas machen. Aber ich sage dir, Epheser 2, Vers 8 sagt Paulus, denn aus Gnade, sag mal aus Gnade, aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Aus Gnade durch Glauben. Und jetzt pass auf, weiter. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken. Also auch nicht aus Glaubenswerken. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Mit anderen Worten, wo kommt der Glaube her, den du brauchst? Die Antwort ist ganz einfach. Von Gott. Von ihm. Amen. Von ihm. Jeder Glaube, der Berge versetzt, kommt von Gott selber. Er kommt von ihm. Der neue Bund ist der Bund der Gnade und deswegen gilt die Verheißung, dass wer ihn empfängt, wer den Gnadenbringer empfängt, nämlich Jesus Christus, der empfängt mit ihm Glauben. In ihm ist Glauben. Halleluja. Römer 4, Vers 16, lese ich noch einen Vers dazu, das passt da dazu. Da heißt es, Paulus sagt, darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade gehe. Das ist interessant, weißt du, in Römer 4 stellt Paulus den alten Bund dem neuen Bund gegenüber und er sagt, der alte Bund ist der, wer diese Dinge tut, wird durch sie leben. Ist der Bund des Gesetzes. Du erfüllst das Gesetz und dann hast du dadurch Leben. Aber der neue Bund sagt er nein, der neue Bund ist ein anderer Bund, in dem es aus Glauben ist, dass es nach Gnade gehe, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft, in Klammer, er spricht hier von Abraham, Abrahams Nachkommenschaft, also damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft Abrahams sicher sei, nicht allein der Nachkommen Abrahams vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Mit anderen Worten, er sagt, der neue Bund ist ein Bund der Gnade und deswegen ist er ein Bund des Glaubens. Gott hat es so eingerichtet, dass wir im neuen Bund alles, was wir bekommen, von Gott durch Glauben bekommen und er hat es so eingerichtet, damit es nicht unser Werk sein kann. Damit es eben nicht unser Verdienst ist. Damit wir uns eben nicht rühmen können. Sondern damit es nur ein einziges gibt. Und Irina hat schon gesagt, wir brauchen ihn. Wir brauchen die Verbindung zu ihm. Ja, von Jesus heißt es in Johannes 1, Vers 16. Es heißt, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Und dann im nächsten Vers, Vers 17, sagt er, denn das Gesetz ist durch Mose geworden, die Gnade aber ist durch Jesus Christus geworden. Amen. Mit anderen Worten, wenn es diese Formulierung allein, die Gnade aber ist durch Jesus Christus geworden. Was heißt es? Das heißt nichts anderes als die Person von Jesus ist die personifizierte Gnade. Amen. Jesus selber ist Gnade. Das heißt, wo kommt Gnade her in dein Leben, sodass du glauben kannst? Von Jesus. Amen. Glaube kommt in dein Herz einzig und allein durch die Verbindung zu Jesus. Sie ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk. Ein unverdientes Geschenk. Aber zugleich ein verheißenes Geschenk. Ein Geschenk, das Gott dir verheißen hat, wenn du zu ihm kommst. Amen. Titus 2, Vers 11 zum Beispiel heißt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Sag mal, allen Menschen. Das heißt, die Gnade ist für alle da. Gott will nicht dem einen das Senfkorn geben und dem anderen nicht. Gott will es jedem geben. Die Gnade ist für jeden da. Der Glaube, den du brauchst, um deine Berge zu versetzen in deinem Leben, ist für jeden da. Aber das Geheimnis ist eben nicht dein Werk, sondern das Geheimnis ist deine Verbindung zu Jesus. Also das müssen wir verstehen. Manchmal haben Christen falsche Vorstellungen. Sie denken, ja, wenn ich mich nur richtig in meinem Verstand anstrenge zu glauben, dann kann ich zum Beispiel ein Wunder erleben. Wenn ich es nur wirklich, wirklich, wirklich, wirklich glaube, dann kann ich ein Wunder erleben. Aber ich sage dir, du kannst gar nicht wirklich, wirklich, wirklich so glauben, wie Jesus möchte, dass du glaubst. Ja, Jesus hat gesagt in der zweiten Parallelstelle, wo er auch von den Bergen gesprochen hat, die wir versetzen, wenn wir in unserem Herzen nicht zweifeln, sondern glauben, das geschieht, was wir sagen, in Markus 11, Vers 22 bis 24, da sagt er gleich zum Anfang in Vers 22, sagt er zu seinen Jüngern, habt Glauben Gottes. Das ist eigentlich die wörtliche Übersetzung. Oft wird es übersetzt mit habt Glauben an Gott, aber das ist eigentlich nicht, das ist ein Genitiv im Griechischen. Ja? Also habt Glauben Gottes. Sag mal zu deinem Nachbar, hab Glauben Gottes. Schau, und dann kannst du ihm gleich sagen, das schaffst du nicht. Ja, wie willst du aus dir selber heraus Glauben Gottes haben? Wie willst du Glauben Gottes haben als Mensch? Du bist ja nicht Gott, also wie sollst du Glauben Gottes haben? Ich sag dir, wie du Glauben Gottes empfängst aus der Verbindung mit Gott durch den Heiligen Geist. Aus der Verbindung mit Gott durch die Person Jesus Christus. Amen. Halleluja. Er ist der personifizierte Glauben. Er ist die personifizierte Gnade. Er ist es. Nicht eine Theologie, nicht eine Lehre, auch nicht ein Prinzip. Weißt du, dass du einfach sagst, okay, wenn ich nur jeden Tag 10-mal bekenne, durch seine Wunden bin ich geheilt, dann werde ich geheilt sein. Ich sage dir, es ist wunderbar, wenn du jeden Tag 10-mal bekennst, durch seine Wunden bin ich geheilt. Du darfst es gerne auch 20-mal bekennen, weil Paulus sagt, lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen. Ja? Das heißt, das Wort Gottes gibt uns die Grundlage für Glauben. Amen. Aber ich sage dir etwas, du kannst dich am Ende des Tages nicht hinstellen und sagen, Herr, ich habe es heute 10-mal proklamiert, wo ist jetzt mein Wunder? Weil es ist kein Werk, sondern wenn du das Wort proklamierst, dann suche im Wort die Begegnung mit ihm, mit Jesus. Es ist nicht eine Lehre, die dich heilt oder die ein Wunder wirkt oder die dich errettet oder die den Berg versetzt, sondern es ist dieses Senfkorn des Glaubens, das in der Verbindung mit Jesus in dein Herz hineinfällt. Blopp. Sag mal zu deinem Nachbarn, blopp. Also Lukas 17 haben die Jünger Jesus gebeten und haben gesagt, Herr, mehre uns den Glauben. Hast du das auch schon mal zu Gott gesagt? Herr, gib mir mehr Glauben. Okay, keine Verdammnis, ja. Die Jünger haben das auch gemacht. Aber interessant ist, wie Jesus reagiert hat. Jesus ist nämlich auf diese Bitte überhaupt nicht eingegangen. 0,0. Er hat reagiert auf diese Bitte, nämlich einfach, indem er einfach gesagt hat, wenn ihr nur Glauben habt wie ein Senfkorn. Er hat nicht gesagt, ja, okay, ich zeige euch, wie man mehr Glauben bekommt oder ich zeige euch 5 Prinzipien zu einem starken Glaubensleben. Mach das, mach das, mach das, 3-mal täglich, 5-mal täglich, 10-mal täglich oder was auch immer. Sondern er hat einfach nur gesagt, wenn ihr nur Glauben habt wie ein Senfkorn. Mit anderen Worten, Jesus, der stand ja neben seinen Jüngern, der hat gesagt, hey, alles, was ihr braucht, ist, bin ich. Ich bin ja da. Ich bin ja da, also glaube nur, ich bin ja da, du bist ja in Beziehung zu mir, du bist ja in Verbindung zu mir. Was soll diese Bitte, Herr, mehre mir den Glauben? Nein, in mir ist aller Glaube. Wenn du ihm begegnest, dann ist in dieser Begegnung aller Glaube. Amen. Halleluja. Also, du sagst jetzt vielleicht, ja, aber was ist mit dem blinden Bartimäus, zu dem Jesus gesagt hat, dein Glaube hat dich geheilt? Was ist mit der blutflüssigen Frau, zu der Jesus gesagt hat, dein Glaube hat dich geheilt? Schau, die wichtige Frage ist, woher hatte Bartimäus seinen Glauben? Woher hatte Bartimäus seinen Glauben? Warum sagt Jesus zu ihm, dein Glaube hat dich geheilt? Schau, Bartimäus hatte von Jesus gehört. Er hatte gehört, dass wo immer Jesus hinkommt, das Wunder passieren, dass Kranke gesund werden und so weiter. Er hatte gehört, ich weiß nicht von welchen Wundern alle, die zu dem Zeitpunkt schon passiert waren im Neuen Testament. Vielleicht hat er schon von der Totenauferweckung gehört. Vielleicht hat er gehört, wie ein Verkrüppelter gelaufen ist. Vielleicht hat er von 5 anderen Blinden gehört, die geheilt wurden. Und jetzt kam Jesus in seiner Stadt vorbei und er wusste nur eins in seinem Herzen, der Schlüssel für meine Heilung ist diese Person, Jesus von Nazareth. Das wusste er. Und deswegen hat er sich an den Wegrand gestellt und hat gesagt, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Warum hat er das gesagt? Weil er wollte, dass Jesus auf ihn aufmerksam wird. Er wollte die Verbindung zu Jesus. Er wollte in Verbindung zu Jesus kommen, denn er wusste, wenn ich in Verbindung zu Jesus komme, wenn ich in einem Moment Jesus berühre, weißt du, eine Sekunde, wo du Jesus berührst und wo Jesus dich berührt und bumm, ist aller Glaube der Welt da, den du brauchst für was auch immer. Kennst du das? Ich weiß nicht, wie viele von euch sind hier und du hast schon mal ein, ich sag mal, nehmen wir mal einfach, begrenzen uns mal darauf, wie viele von euch hier haben schon mal in ihrem Leben ein offensichtliches Heilungswunder oder sonst ein Wunder, wo du wirklich sagen musst, das ist ein Wunder, das da passiert ist in meinem Leben. Wie viele von euch haben sowas schon erlebt? Ja, guck, das sind wir sind bei Glory Life, Halleluja. Okay. Amen. Ja. Ihr in der Schweiz auch? Wir haben ja unsere Freunde aus der Schweiz heute, die sind heute im Livestream, die haben heute speziellen Livestream-Gottesdienst. Ja. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schweiz ist, aber hier, jedenfalls hier vor Ort, haben die allermeisten das schon erlebt. Jetzt sagst du, oder jetzt frage ich dich, ja, wie hast du das erlebt? Weißt du, wenn du genau hinschaust, dann wirst du gar nicht genau sagen können, wie und wann es passiert ist. Es war einfach ein Moment, plötzlich hat es klack gemacht und es war da. Vielleicht hast du vorher monatelang proklamiert, monatelang geglaubt, monatelang dies und jenes gemacht. Und es ist gut, verstehst du, damit hast du eine super Grundlage gelegt. Aber der entscheidende Moment muss kommen, wo es klack macht. Und das ist eine Begegnung mit ihm. Amen. Halleluja. Ich glaube, dass Jesus heute Morgen hier ist und dass er hier durch die Reihen geht und dass er jedem begegnen möchte. Und das sind Wunder und das sind Durchbrüche und das sind Berührungen von Gott, Wegweisungen, Führungen, die du vielleicht brauchst. Weißt du, wo du in einem Moment, also wie viele Leute haben das schon mal erlebt? Du warst total verwirrt, du hattest völlige Unklarheit und dann bist du zu Jesus gegangen, du hast gebeten, du hast ihm vielleicht dein Herz ausgeschüttet, du hast vielleicht geweint, du hast vielleicht gesagt, Herr, ich bin verwirrt, ich blick's überhaupt nicht. Und irgendwann in dieser Begegnung mit ihm, plötzlich kam der Moment und du hast gemerkt, jetzt ist Klarheit da. Wie viele von euch haben sowas schon erlebt? Okay, auch die allermeisten, ja. Habe ich schon oft erlebt, verstehst du? In ihm ist das Senfkorn, das es braucht. Amen. Es kommt durch ihn. Weißt du, und als Jesus zu Bartimäus, oder als Jesus dann Bartimäus rief, ja, Bartimäus wusste einfach, Jesus ist der Schlüssel für mein Wunder. Und Jesus rief ihn. Und als er dann zu ihm kam, war für Bartimäus klar, jetzt werde ich geheilt, weil ich begegne ja Jesus. Und er begegnete Jesus und in dem Moment, bumm, kam seine Heilung und Jesus sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Aber woher kam denn der Glaube? Wie ist denn der Glaube in das Herz von Bartimäus gefallen? Durch Jesus. Er kam wieder nur von Jesus. Hätte Jesus nicht seine Sendung vom Vater angenommen, hätte Jesus nicht in der Kraft des Heiligen Geistes gedient und Wunder getan und all diese Dinge, die Gott ihm beauftragt hatte zu tun, hätte Jesus das nicht getan, wäre niemals Glaube in das Herz von Bartimäus gekommen. Das Gleiche bei der blutflüssigen Frau. Genau das Gleiche. Sie hatte auch gehört von Jesus. Und sie sagte, okay, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, dann werde ich geheilt. Mit anderen Worten, wenn ich nur diese Connection herstelle. Verstehst du, es geht um die Connection zu ihm. Und nachher sagt Jesus auch zu ihr, dein Glaube hat dich geheilt. Ja, was denn für ein Glaube? Der Glaube, den Jesus zuvor in ihr ausgelöst hatte. Der Glaube, den Jesus in ihr Leben hineingelegt hatte. So kannst du es bei jeder Geschichte im Neuen Testament sehen. Das Geniale an Gott ist, dass er am Ende die Leute komplimentiert, also ihnen Kompliment macht dafür, dein Glaube hat es bewirkt. in Wirklichkeit kam der Glaube von Anfang an immer nur von ihm. Es ist eigentlich sein Glaube, der zu unserem Glauben geworden ist. Amen. Ich glaube, dass Gott heute Morgen Substanz in unser Leben geben möchte und er möchte einige Berge hier bewegen. Halleluja. Er möchte einige Berge in deinem Leben bewegen. Vielleicht hast du einen Berg in deiner Familie. Vielleicht ist da eine Situation, wo du sagst, damit komme ich nicht klar. Ich sage dir, Gott möchte etwas bewegen in deiner Familie. Aber was es braucht, ist diese Begegnung mit ihm. Weißt du, wir drücken uns manchmal um das Entscheidende rum. Wir sagen, gib mir eine Formel, gib mir ein Prinzip, gib mir ein Bekenntnis, dass ich sprechen muss. Ja, vielleicht sagst du, ja, ich bete 5 Vater unser und dann wird's werden. Ja, weißt du, es ist super, 5 Vater unser zu beten. Bete ruhig 10, ist auch gut. Aber verstehst du, das Entscheidende ist, in dem suche ihn. Amen. Suche ihn. Er ist, und das ist ein starker Vers, Halleluja. Ein Moment. Hebräer 12, Vers 2, er sagt darum, lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Mit anderen Worten, wo beginnt Glaube? In ihm. Wo endet Glaube? In ihm. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Er bewirkt in uns den Glauben, der notwendig ist. Es ist nicht deine Handlung. Manche sagen vielleicht, ja, der Arzt hat mir eine Diagnose gegeben und hat mir dieses oder jenes Medikament verschrieben, aber ich glaube ja, dass ich durch die Wunden von Jesus geheilt bin und deswegen muss ich dieses Medikament nicht nehmen. Die Frage ist, ist es Glaube oder ist es nicht Glaube? Das ist die entscheidende Frage. Es kann Glaube sein, es kann aber auch keiner sein. Weißt du, Glaube ist keine logische Ableitung von irgendeinem Bibelvers. Verstehst du? Es ist nicht eine Logik. Ja, wenn es aber jetzt so dasteht, dass ich durch die Wunden von Jesus geheilt bin am Kreuz, dann muss ich ja jetzt kein Medikament mehr nehmen. Nein, du musst Jesus begegnen und er wird dir sagen, was du tun sollst. Und vielleicht nimmst du im Glauben das Medikament und dann wirst du durch das Medikament geheilt. Oder du nimmst im Glauben das Medikament nicht und dann wirst du ohne Medikament geheilt. In jedem Fall, wenn es Glaube ist, dann funktioniert's. Aber es ist nicht ein Prinzip, du kannst nicht Gott dadurch zwingen, irgendwas zu tun. Du sagst, okay, ich lasse einfach alle Medikamente weg, ich mache gar nichts mehr, die Ärzte haben mich sowieso nie mögen, ich mache keine Therapie, ich mache überhaupt nichts. Und dann kommt Glaube. Nein, du brauchst die Begegnung mit ihm. Was ist dein Weg? Also drück dich nicht um die Begegnung mit ihm. Mach Gott nicht zu einem Prinzip. Gott ist kein Prinzipienreiter, sondern Gott ist eine Person. Gott ist lebendig. Weißt du, beim einen ist es so und beim anderen so. Hallo. Ich habe jetzt ein starkes Zeugnis, kann ich dir zur Ermutigung sagen, von einer Frau, die hat es uns geschickt hier. Die schreibt hier, Inge heißt sie, sie schreibt hier, im Oktober 2022 hatte sich in meiner Harnblase nach 16 Jahren erneut ein Karzinom gebildet. Es war so, dass es schon die Blasenwand durchdrungen hatte. Und laut verschiedenen Ärzten gab es nur eine Möglichkeit, mein Leben zu retten, nämlich indem die Harnblase vollständig entfernt wird. Das habe ich natürlich nicht gewollt und geistlich für mich auch nicht angenommen. Ich habe mich am Wort Gottes und seinen Zusagen festgeklammert. Das ist immer gut. Aber was du tust, muss dir Gott sagen. In dem Fall war es so, dass sie tatsächlich einfach diese Operation nicht gemacht hat. Ja? Das kannst du aber nicht kopieren. Amen, das kannst du nicht kopieren. Im März 2023, schreibt sie, war ich das erste Mal im Glory Life Zentrum zum Gottesdienst und habe für mich beten lassen. Jetzt pass gut auf, ich hätte mir gewünscht, dass Gott ein spontanes Wunder an mir tut. Das war aber leider nicht der Fall. Weißt du, manchmal passiert es durch ein bestimmtes Gebet. Da ist einfach Glaube, du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Gestern zum Beispiel im Café der Begegnung für die ukrainischen Flüchtlinge, ich hatte so einen Glauben, ich weiß nicht, das war wirklich übernatürlich, so ein Glauben für Augenwunder. Und weißt du, du musst geleitet sein vom Geist Gottes, aber ich habe, es waren drei Leute, die eine Frau, das war eine ältere Frau, die hatte grauen Star und ganz starken Schleier vor den Augen und ich habe einfach zu ihr gesagt, weil ich konnte nicht anders als es so sagen, ich habe einfach gesagt, ich werde jetzt meine Hand auf deine Augen legen und dann sage ich dir, dann nehme ich die Hand weg und dann schau ins Licht und du wirst diesen Schleier nicht mehr sehen. Habe ich ihr gesagt, weißt du, das sage ich nicht immer. Aber es war einfach dieser Glaube da. Und ich habe es gemacht, ich habe reingesprochen, Hand weg, sag, schau ins Licht. Und sag, der Schleier ist weg, der Schleier ist weg. Halleluja. Dann ein kleiner Junge aus der Ukraine mit seiner Mutter. Beide waren durch die Flucht traumatisiert und hatten deswegen, tatsächlich kann sowas passieren durch ein Trauma, das hatte ich schon mal gehört, dass sie durch dieses Fluchttrauma beide zur gleichen Zeit ihre Sehkraft ganz stark zurückgegangen ist, also sie ganz unscharf gesehen haben. Und ich habe mir den Jungen geschnappt und ich habe gesagt, du, ich werde jetzt meine Hand auf deine Augen legen und dann nehme ich die Hand weg. Und dann war da an der Wand, war so vom Beamer, war so auf Russisch, war da was hingeworfen in kleiner Schrift. Und habe ich gesagt, so, und dann wirst du diese kleine Schrift lesen. Ich habe ihn vorher gucken lassen, er konnte es nicht lesen, er konnte es nicht erkennen. Ich habe gesagt, hey, ich lege die Hand drauf und wenn ich meine Hand wegnehme, dann wirst du mir vorlesen, was da steht. Und er hat gesagt, okay. Amen. Ich habe die Hand draufgelegt, habe gesagt, in Jesu Namen, Augen kommt in die Ordnung Gottes. Habe gesagt, so, in Jesu Namen, Hand weg. Er schaut hin und war total, Tatjana war dabei, er war total baff, er war total überrascht, er konnte total klar lesen. Halleluja. Verstehst du? Das ist die Sache in einem Moment. Da ist etwas drauf. Kann ich dafür mich rühmen? Kann ich dafür irgendwie sagen, wow, Georg, dein Glaube, Hammer, Hammer, Hammer. Weißt du, ich habe das nicht immer so. Ja, aber da war was drauf, da ist was reingefallen. Da hat Jesus was reinfallen lassen und dann war das da. Verstehst du? Und hier war es so, sie hat für sich beten lassen wegen dieser Harnblase und zunächst ist nichts passiert. Aber sie schreibt, trotzdem habe ich an Gottes Zusagen festgehalten. Außerdem wurde für mich auch weiterhin im Glory House gebetet. Gut 2 Jahre, sagt sie, bin ich jetzt mit dem Herrn Jesus an der Hand, Schritt für Schritt durchs Tal des Todesschatten gegangen. Das kann man sich vorstellen, weil das ist lebensbedrohlich. Ja? Und es war über lange Zeit war nicht sichtbar, aber es war ihr Weg. Gott hat sie so geführt, im Glauben so geführt. Und jetzt schreibt sie, und jetzt ist der Sieg da. Meine Blase ist von innen vollkommen gesund und auch das CT zeigt keine Krebszellen mehr. Der Professor, der mich betreut, hat mir bei meinem letzten Besuch gratuliert zu so einem außergewöhnlich positiven Verlauf. Man müsste sagen, medizinisch absolut unmöglich. Ja? Aber Gott hat's gemacht. Verstehst du? Durch Glauben. Weißt du, jetzt sagst du, ja, wann ist dieser Glauben in ihr Herz gekommen? Irgendwie muss etwas da gewesen sein, schon als sie diese Entscheidung getroffen hat, diese Operation nicht zu haben. Da muss schon etwas da gewesen sein. Dann muss irgendwann im Lauf dieser 2 Jahre muss etwas von der Glaubenssubstanz von Jesus in ihr Leben reingefallen sein, was dieses Wunder bewirkt hat. Und dann konnte es der Arzt feststellen. Irgendwann hat es gemacht. Warum? Aus der Beziehung zu ihm. Sie ist durch das Tal des Todesschattens gegangen. Das heißt, da waren sicher Ängste, da waren sicher Herausforderungen, auch gedanklicher Art, emotionaler Art und so weiter. Aber sie ist darin Jesus begegnet. Amen. Das Entscheidende ist, dass du Jesus begegnest. Er ist der Heiler. Nicht irgendein Prinzip, nicht irgendeine Sache. Weißt du, du kannst jetzt nicht hergehen und sagen, okay, wenn ich eine Diagnose habe, dann mache ich es genauso wie diese Frau. Vielleicht, aber du musst es aus Glauben haben. Nicht im Verstand. Ja, das wäre mir auch das Liebste, wenn es so wäre. Ja, okay, trotzdem musst du von Gott geführt sein. Also es ist immer das, ich frage immer die Leute, wenn sie kommen und sagen, ja, ich habe eine Operation vor mir, kannst du für mich beten? Dann sage ich immer, wofür soll ich beten? Es gibt 2 Möglichkeiten. Beides ist genauso gut und genauso möglich. Ich kann beten, dass Gott einfach dich heilt, sodass es keine Operation mehr braucht. Oder ich kann beten, dass Gott dir eine wunderbare, super geniale, gelungene Operation gibt und die Ärzte führt. Und schon manchmal haben mir Leute gesagt, ja, bete, dass ich eine super Operation habe. Sag ich, preis den Herrn, genau dir geschehe, wie du geglaubt hast. Genau so. Verstehst du? Geführt vom Heiligen Geist. Geführt von Jesus. Aus der Begegnung mit ihm heraus kommt der Glaube, den du brauchst. Er ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Und er bewirkt in dir dieses Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Weil das ist Glaube. Hebräer 11, Vers 1 definiert Glaube und sagt, denn der Glaube aber ist eine Substanz. Sag mal eine Substanz. Eine Substanz dessen, was man hofft. Also manche Christen und auch manche Leute in der Welt verwechseln Hoffnung mit Glauben. Sie hoffen irgendwas und dann denken sie, wenn sie es nur stark genug hoffen, dann passiert's. Nein, Hoffnung ist nicht Glaube, sondern der Glaube ist eine Substanz dessen, was man hofft. Hoffnung ist vage, Glaube ist sicher. Du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Also ich habe das oft erlebt, auch wenn ich für Leute gebetet habe im Heilungsdienst und so weiter. Weißt du, es gibt so Situationen, da weißt du, genauso wie gestern bei den Augen, ja, da wusste ich, dass es so passiert, du hättest mir das nicht ausreden können. Also da war nichts da von Zweifel oder hoffentlich oder so. Sondern du weißt, dass du weißt, dass du weißt, das wird genau so passieren. Und in anderen Situationen, da brauchst du vielleicht erstmal eine Führung vom Heiligen Geist, damit du weißt, dass du weißt, dass du weißt, was der Weg ist. Da hast du nicht sofort, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass das Wunder passiert ist. Hast du eben nicht. Weißt du, ist aber auch nicht schlimm. Gott führt dich, er liebt dich. Er hat so oder so den besten Weg für dich. Suche ihn, verbinde dich mit ihm. In ihm ist aller Glauben, den du brauchst. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wie viele von euch sind bereit, heute Morgen Jesus zu begegnen? Also ihm zu begegnen. Er ist der, der die Wunder bewirkt. Halleluja. Er ist der. Weißt du, am Ende des Tages bist nicht du der Held. Du wärst es vielleicht gerne, aber du bist es nicht, verstehst du? Es gibt, weißt du, wir reden manchmal von Glaubenshelden, aber es gibt eigentlich keine Glaubenshelden, es gibt nur einen Glaubensheld und das ist Jesus. Amen. Aber er möchte seinen Glauben in uns hineinlegen, damit er der Held ist. Und du am Ende sagst, oh, danke Jesus, dass du das gemacht hast. Aus der Begegnung mit dir habe ich das empfangen. Weißt du, du spürst, da passiert was. Da wird ein Schalter rumgelegt. Halleluja. Heute Morgen wird ein Schalter rumgelegt. Gott möchte dir das Senfkorn geben. Matthäus 7,11 ist noch ein wichtiger Vers. Da sagt Jesus, wenn nun ihr böse seid, er spricht zu den Menschen natürlich ohne Jesus noch im alten Bund, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Amen. Wenn du zu Jesus kommst, dann wird er dir Gutes geben. Das heißt, er wird dir Glaubenssubstanz für die richtige Führung geben. Er wird dir Glaubenssubstanz geben, zu den Bergen zu sprechen und sie verpflanzen sich ins Meer. Amen. Letztes Wochenende haben wir zu einigen Bergen gesprochen während des Wochenendes. Und einiges ist bereits passiert. Und ich glaube, heute Morgen möchte Gott noch mehr tun. Er möchte Berge versetzen. Berge, die vielleicht jetzt momentan auf deiner Seele liegen. Vielleicht ist es dein Kind, das dir so eine Not macht, wo du sagst, ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll mit diesem Kind. Das ist ein Berg in deinem Leben. Aber weißt du, begegne Jesus und es verwandelt sich. Alles wird anders. Weißt du, ich sag dir, ich kann dir nicht genau sagen, wie Gott es macht, aber er macht's. Da ist Glaubenssubstanz. Die verrücktesten Wunder passieren, wenn du Glaubenssubstanz in deinem Herzen hast. Das war jetzt auch ein starkes Zeugnis. Ich habe den ersten Teil letzten Sonntag vorgelesen, aber ich habe jetzt den zweiten Teil bekommen erst, sozusagen, das ist jetzt erst passiert, von einer Glory House Teilnehmerin aus einem unserer Glory Häuser, die in Israel lebt. Und diese Glory House Teilnehmerin, den Teil hatte ich letzten Sonntag schon vorgelesen, hat eine Familie in Israel besucht, nicht gläubig. Der Familienvater war sehr krank, er lag im Bett und hatte durch Knochenkrebs eine Wunde im Schulterbereich. Diese Wunde blutete permanent. Sie hat diesem Mann die Geschichte von der blutflüssigen Frau erzählt, die ich dir heute auch kurz erwähnt habe, die Jesus berührte und sofort geheilt wurde. Jesus berührte und sofort geheilt wurde. Die Familie hatte nie diese Geschichte gehört. Also waren von Haus aus Juden. Ne? Beim Verbandwechsel befahl die Glory House Teilnehmerin, der Blutung sofort aufzuhören. Die Blutung hörte während des Gebets sofort auf. Die ganze Familie hat daraufhin Jesus in ihr Leben aufgenommen, als sie dieses Wunder sahen. Erster Teil. Amen, das ist schon stark. Halleluja, das habe ich letzten Sonntag schon vorgelesen. Jetzt kommt das Update hier von der Tatjana, jetzt vom Freitag. Und sie schreibt, 2 Wochen nachdem der Mann aus Israel von Jesus berührt wurde und seine Blutung an der Schulter aufgehört hat, hat sich der Krebstumor aufgelöst. Eine weitere Familie, die diesen Mann kannte, hat Jesus in ihr Leben aufgenommen, als sie von seiner Heilung erfuhren. Ist das nicht stark? Halleluja. Oh, danke Jesus. Halleluja. Johannes 16,23, und das ist die letzte Bibelstelle, und dann wollen wir Jesus begegnen. Johannes 16,23 sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Weißt du, das sind im Himmel Senfkörner vorbereitet heute Morgen. Senfkörner des Glaubens für deine Situation. was auch immer es ist. Weißt du, vielleicht ist es eine Situation, wo du sagst, ach, das ist jetzt gar nicht so schlimm oder so. Weißt du, warum musst du dich mit allem abfinden? Vielleicht will Jesus dir ja eine Substanz des Glaubens geben für diese Situation. Also das sind Samenkörner, Senfkörner des Glaubens, vorbereitet im Himmel. Und Jesus sagt, hey, bittet und ihr werdet empfangen. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten. Vielleicht hast du es einfach noch nicht gebeten. Also manchmal stell ich bei mir manchmal fest, da fällt mir plötzlich was ein. Denke ich, ja stimmt, dafür hast du Gott noch nie wirklich gebetet. Du hast zwar dir innerlich gedacht, ja, das muss sich verändern oder ja, das Gott soll das machen oder das sollte passieren, aber du hast nie wirklich gebetet, du bist nie wirklich zu Jesus damit gekommen. Und dann komme ich zu Jesus damit und plötzlich merke ich, wow, da ist ja ein Durchbruch. Da passiert ja was. Und dann merkst du, die Situation verändert sich. Amen. Deswegen sagt Jesus, bis jetzt habt ihr nichts gebeten. Ja? Wir könnten noch viel mehr haben, wenn wir mehr bitten würden. Ja, jemand hat mal gesagt, vor Jahren kam zu Reinhard Bonke, zu dem bekannten Evangelisten, der vor 5 Jahren gestorben ist. Und er sagte zu ihm, ach, das mit den Gebetserhörungen, das sind doch alles nur Zufälle. Und der Reinhard Bonke sagte, ja, mag schon sein, dass es Zufälle sind, aber das Interessante ist, wenn ich aufhöre zu beten, dann hören auch die Zufälle auf. Ja. Bis jetzt habt ihr noch nichts gebeten. Ja? Amen. Gott will, dass wir ihn bitten. Gott will, dass wir ihn suchen. Gott will, dass wir sein Angesicht suchen. Und in seinem Angesicht ist das Senfkorn des Glaubens, das du brauchst. In der Begegnung mit ihm. Tu das, weißt du, auch das, wo du vielleicht in deinem Verstand, das spüre ich gerade noch so, wo Leute vielleicht in ihrem Verstand so Dinge haben, wo du gesagt hast, immer, ja, das müsste doch aber jetzt so sein. Und es steht doch aber im Wort Gottes. Und warum ist es noch nicht bei mir so? Hey, lass das mal los. Relaxe mal. Lass dich mal fallen in Jesus. Lass dich einfach mal fallen in ihn. In der Begegnung mit ihm ist alles, was du brauchst. Amen. Nicht in deinen Verstandesüberlegungen. Warum ist mir das jetzt wieder passiert? Warum muss das immer so sein? Damit kommst du überhaupt gar nicht weiter. Lass dich einfach mal fallen in ihn. In der Begegnung mit ihm ist die Antwort. Amen. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Halleluja. Wir wollen aufstehen zusammen und wir wollen Jesus begegnen heute Morgen. Und er hat Saatkörner des Glaubens für dich vorbereitet. Vielleicht ist es eine Situation in deiner Arbeit, wo du sagst, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und du sagst, ja, so und so und so, vielleicht. Aber weißt du, ich sage dir, vielleicht hast du ihn noch nie gebeten. Vielleicht hast du diese Situation noch nie wirklich Jesus gegeben. Vielleicht hast du noch nie wirklich reingesprochen. Jesus ermutigt uns. Er sagt, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und verpflanz dich ins Meer. Wer sagen wird, wer sprechen wird. Gott hat dir einen Mund gegeben, damit du sprichst. Gott hat, der Glaube kommt nicht indem du einfach nur passiv irgendwie rumsitzt und einfach in deinen Umständen rumwühlst, sondern er kommt, indem du dich ausrichtest auf ihn. Und aus dem, was du ihn tun siehst und was er dir zeigt, sprichst du. Also müssen wir vielleicht heute Morgen zu dem einen oder anderen Berg auch noch sprechen. Aber das wird er uns zeigen. Jetzt lass dich einfach mal fallen in ihn. Lass dich einfach mal fallen in seine Gegenwart. Das Lobpreisteam spielt im Hintergrund und wir wollen ihn einfach anbeten und wollen einfach ihn groß machen, weil wir wollen ihm begegnen. In ihm ist alles, was du brauchst. Ja? Und entscheidend ist, dass du deine eigenen Überlegungen wegtust. Auch deine Festlegung. Ja, er muss es so machen. Und genau so und nichts anderes. Ja, lass einfach mal los und lass dich fallen in ihn. Halleluja. Weißt du, Abraham dachte auch, er muss es so oder so machen. Er muss es so machen. Und dann ist er zu Hagar gegangen und hat da den Ismael gezeugt. Ja, das war's nicht. Das war's nicht. Gott möchte dir einen Isaak geben. Gott möchte dir einen Samen der Verheißung geben. Gott möchte dir etwas in dein Leben geben, was Substanz hat. Er möchte dir etwas geben, wo Glaube drauf ist. Sein Glaube, nicht dein Glaube. Halleluja. Lass uns Jesus groß machen. Lass uns einfach zusammen singen und ihm begegnen. Halleluja. Yeah. sing es, sing es. Erfüll die ganze Welt, Lamm Gottes Sohn, dem Thron. In Ewigkeit verkünden wir dein Lob, Lamm Gottes Sohn, auf dem siehst all die Situationen, Herr, hier in diesem Raum. Du siehst all die Probleme, Herr, all die Nöte, Herr. Ja, deine Menschheit hier auf der Erde hat viele Probleme und viele Nöte, Herr. Aber Jesus, du bist gekommen, um uns zu erlösen. Du bist gekommen, Herr, um uns den Weg zu zeigen zum Vater. Du bist das Lamm Gottes, das auf dem Thron sitzt. Du bist das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde. Du bist das Lamm Gottes, das für uns den Preis bezahlt hat. Und in dir ist Gnade um Gnade. In dir ist jede Gnade, die wir brauchen. In dir ist jedes Senfkorn von Glauben, das wir brauchen, Herr. Und in der Begegnung mit dir, Herr, empfangen wir, was wir brauchen. In der Begegnung mit dir. Halleluja. Halleluja. Pass auf. Jetzt ist Raum dafür, dass du ihm begegnest. Nimm einfach diese Sache, die dich vielleicht bewegt, die auf deinem Herzen ist. Nimm sie und bring sie ihm. Schütt ihm dein Herz aus. Sag ihm, was du brauchst. Sag ihm deine Not. Sag ihm das Problem. Und begegne ihm. Und es wird etwas passieren heute Morgen in deinem Herzen. Es wird Klarheit kommen in deinem Herzen. Es wird Führung kommen in deinem Herzen. Es wird Gewissheit kommen in deinem Herzen. Es wird Glaubenssubstanz in dein Herz kommen. Halleluja. Deswegen, wenn du einfach hier bist und sagst, ja, ich möchte jetzt Jesus begegnen, wirklich ihm begegnen. Es geht nur um ihn. Du denkst nicht, sondern du sagst einfach, Herr, ich begegne dir, ich komme zu dir. Dann einfach tu das gerade jetzt. Du kannst es tun, da wo du bist. Du kannst auf deine Knie gehen. Du darfst auch gerne hier nach vorne kommen und einfach Zeit am Altar haben. Du darfst einfach dich bewegen, so wie du möchtest. Du darfst es tun, was einfach dein Herz dir zeigt. Es geht einfach darum, dass du ihm begegnest. Du begegnest nicht einem Menschen. Es geht nicht um menschliche Kraft. Es geht auch nicht um die Gaben von irgendeinem Menschen, sondern es geht um ihn. In ihm ist alles, was wir brauchen. In ihm ist jede Substanz, die wir brauchen. In ihm ist die Begegnung, die du brauchst. Er ruft dich in die Begegnung mit ihm heute Morgen. Ja, bitte, bitte, bitte, bitte. Oh, such sein Angesicht. Er hat gesagt, wer mich von ganzem Herzen sucht, der wird mich finden. Halleluja. Fragt ihr nach mir, so werde ich euch antworten. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr von ganzem Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen. Halleluja, das ist seine Zusage. Er ist hier, Jesus geht durch die Reihen. Jesus geht durch die Reihen, er begegnet. Er begegnet. Er begegnet dir persönlich. Er begegnet jedem Einzelnen, der sich nach dieser Begegnung jetzt ausstreckt. Halleluja, lass uns einfach diese Zeit haben, wo wir ihm begegnen. Oh, begegne ihm gerade jetzt. Er liebt dich. Der Raum der Begegnung ist offen. Das ist der Raum, den der Heilige Geist schafft. Es ist der Raum der Begegnung mit Gott. Es ist der Raum der Begegnung mit Jesus. Es ist der Raum der Begegnung mit dem Vater. Jesus, ich danke dir, dass du jedem hier heute Morgen begegnest, der sich nach dir ausstreckt, Herr. Jedem, der dich sucht. Jedem, der ein Wunder braucht, Herr. Jedem, der eine Antwort braucht, Herr. Jedem, der eine Führung braucht, Herr. Jedem, der Klarheit braucht, Herr. Danke, dass du jedem Einzelnen hier begegnest, Herr. Und wir sagen heute Morgen, in Einheit mit dir, Jesus, sprechen wir. Wir sprechen zu Bergen. Wir sprechen zu Bergen hier in diesem Raum. Oh, wenn du spürst einfach in deinem Herzen, du sollst sprechen zu einem Berg in deinem Leben, dann ist jetzt einfach die Gelegenheit, dann ist jetzt die Zeit, es zu tun. Vater, wir sprechen, Herr, zu jedem Berg von Krankheit, der Menschen erdrücken wollte. Wir sagen in dem Namen Jesus, hebe dich hinweg, verpflanz dich ins Meer. Oh, wir sagen in dem Namen Jesus zu jedem Berg von Verwirrung und von Durcheinander und von Chaos im Leben von Menschen, in der Umgebung von Menschen, in der Familie von Menschen. Oh, Chaos, heb dich hinweg, verpflanz dich ins Meer. Oh, Vater, wir setzen deine Klarheit frei. Oh, wir setzen deine Klarheit frei. Wir setzen deinen Frieden frei, Herr. Wir setzen deine wunderwirkende Kraft frei, Herr. Oh, wir sagen, Berge von Bedrückung, Berge von Verängstigung, Berge weicht in dem Namen Jesus. Wir nehmen Autorität über diese Berge, auch in der Seele, diese seelischen Nöte, Depression. Oh, heb dich hinweg, verpflanz dich ins Meer. Beginn einfach zu deinem Berg zu sprechen oder zu dem Berg, den er dir zeigt, dass du zu ihm sprechen sollst. Es kann auch für andere Menschen sein. Sprich einfach zu dem Berg. Sprich einfach zu dem Berg. Oh, da ist Autorität in dem Namen Jesus. Sieh, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes, und nichts wird euch schaden. Halleluja. Jesus, wir nehmen deinen Auftrag an, Herr. Oh, Vater, wir bitten dich heute Morgen, Herr, in dem Namen Jesus, um dieses Senfkorn des Glaubens, Herr. Danke, Herr, dass du es verheißen hast, Herr, dass du Klarheit verheißen hast, Herr. Danke, dass gerade jetzt Klarheit kommt, Herr. Dass Klarheit kommt in Leben, Herr. Dass Klarheit kommt in Herzen gerade jetzt. Dass Klarheit kommt in Jesu Namen, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Maria hat zu Jesus, hat in der Gegenwart von Jesus zu den Dienern in Kana in der Hochzeit gesagt, er hat einen ganz einfachen Satz, sie hat gesagt, was er euch sagt, das tut. Was Jesus euch sagt, das tut. Das war die Anweisung von Maria. Was Jesus euch sagt, das tut. Er spricht zu dir gerade jetzt. Du hörst seine Stimme. Seine Kinder hören seine Stimme. Und da kommt Glaubenssubstanz in dein Herz. Oh, da kommt eine Substanz in dein Herz. Da kommt ein Frieden in dein Herz. Oh, da kommt ein Frieden in dein Herz. Oh, da kommt ein Frieden in dein Herz. Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Gott kennt deine Situation. Gott kennt deine Familie. Gott weiß alles über deine Familie, über jede Situation in deiner Familie. Gerade jetzt sehe ich, wie er sich bewegt zugunsten deiner Familie. In Jesu Namen. Danke, Vater, dass du Heil schenkst, Herr. Heil, Heil, Heil in jedem Bereich. Danke. danke, dass Friede kommt, Herr. Friede. Friede, der höher ist als alle Vernunft. Friede, der höher ist als aller Verstand, Herr. Danke, Herr, für diese innere Gewissheit, Herr. Diese innere Klarheit, Herr. Danke, Jesus. Er spricht zu dir. Wir sind im Raum der Begegnung mit ihm. Jemand ist hier und du hast dir Sorgen gemacht wegen einem Gewächs in deinem Bauch oder ja, in deinem unteren Bauchbereich. Irgendwo hier auf dieser Seite kann ich es spüren. Da ist jemand und er so rechts von mir gesehen, links im Raum. Und Jesus, es gibt gerade dieses Wort, um zu bestätigen, dass er sich zu deinen Gunsten bewegt hat. Wen betrifft es? Streck einfach deine Hand aus kurz, dass ich sehen kann. Wenn da ist ein Gewächs gewesen, das dir Sorgen gemacht hat. Wen betrifft es? Sven, bei dir? Ja, okay. Danke, Jesus, dass du dich zu ihren Gunsten bewegt hast, Herr. Danke, Vater, dass gerade jetzt, Herr, diese Substanz aus deiner Berührung fließt, Herr. In Jesu Namen. Oh, danke, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Wir sind im Raum des Geistes. Er führt, er leitet. Der Heilige Geist. Er macht Jesus groß. Halleluja. Ihr beide, versteht ihr mich? Wir haben die Augen zu. Ja. Gehört ihr zusammen? Seid ihr ein Ehepaar? Nein? Okay. Aber sie, okay. Bist du verheiratet? Sie spricht Ukrainisch. Ja. Du bist verheiratet. Okay. Weil ich habe gesehen, dass Gott sich bewegt. Hast du Kinder auch, ja? Ja. Oder Enkelkinder? Enkelkinder? Ja. Ja. Ich habe gesehen, dass Gott sich zugunsten deiner Familie bewegt. Gerade jetzt. Gott bewegt sich zugunsten deiner Familie. Ich weiß nichts über dich, ich kenne dich nicht, aber ich habe gesehen. Ich glaube, dass deine Kinder sind an einem Ort und deine Enkel, oder ist es so? Teilweise sind deine Enkel an einem anderen Ort wie deine Kinder. Ist das richtig? Ja. Mhm. Gott kennt den Ort, wo sie sind. Und Gott kümmert sich um sie. Und Gott ist da. Halleluja. Und er hat sich bewegt zugunsten deiner Familie. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du weißt, was es bedeutet. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, seine Gegenwart ist hier. Komm, lass uns ihm die Ehre geben. Oh. Danke, Jesus. Er berührt dich. Halleluja. Er sagt dir hier, ich habe es gemacht. Du hast gerade eine Berührung von mir bekommen, aber im nächsten Moment hast du innerlich gezweifelt, weil es nicht so stark sich angefühlt hat irgendwie. Ist das richtig? Ja. Aber es hat sich irgendwie nicht so stark. Du hast Jesus gesehen, dass er bei deinem Sohn ist. Ja? Und gerade jetzt wollte am Ende wieder der Zweifel kommen. Oh, ist es wirklich so? Aber Jesus möchte das bestätigen und er sagt dir, ja, es ist so. Es ist so. Ich habe es getan. Ich habe es getan. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, Jesus. Ja, einige sehen ihn. Einige haben eine wirklich tiefe, intime Begegnung mit ihm gerade jetzt. Und er spricht zu dir und er zeigt dir, was er selbst tut. Danke, Jesus. Also auch in Situationen, die vielleicht weit entfernt sind. Er wirkt außer Raum und Zeit. Du bist hier heute Morgen, aber durch dich kann Jesus an Orte gehen, in Situationen hineingehen, weil er in dir dieses Senfkorn Glauben bewirkt, kann er durch dich in Situationen gehen, die ganz woanders sind und die ganz woanders passieren. Und gerade jetzt, einige werden uns eine E-Mail schreiben hinterher und werden sagen, ja, ich bin nach Hause gekommen von diesem Gottesdienst und alles war anders. Und die Leute, die sonst, die außer mir in meiner Familie sind, die waren nicht im Gottesdienst, aber sie waren verändert. Die Situation war verändert. Etwas hatte sich verändert. Vielleicht sogar eine Nachricht, die gekommen ist, dass sich etwas verändert hat. Du wirst es sehen, du wirst es erleben. Weil Gott wirkt. Da, wo du selber gar nicht hinkommst. Da, wo du selber nicht bist. Er wirkt außer Raum. In Jesu Namen. Danke, Vater, für deine wunderwirkende Kraft. Du wirst uns ein Zeugnis schreiben, was passiert ist. Es hat sich gewendet. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Einigen. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du hast noch gar nicht diese Verbindung zu Jesus gefunden. Du hast nicht diese Sicherheit in deinem Leben, dass du mit ihm verbunden bist, dass er bist, dass er in deinem Leben ist und dass du mit ihm verbunden bist. Die Bibel sagt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Die Gnade von Jesus ist für alle Menschen da. Aber nicht alle Menschen haben sie bisher für sich persönlich angenommen. Vielleicht hast du noch nie ganz bewusst gesagt, Herr Jesus, komm du in mein Leben, komm du in mein Herz. Sei du mein Herr, sei du mein Leiter, sei du der, der mich führt. Vielleicht hast du das noch nie getan in deinem Leben. Wenn das der Fall ist, dann möchte ich gerade jetzt an der Stelle mit dir und für dich beten. Und da wird diese Verbindung hergestellt werden, weil er hat es verheißen. Er hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, niemals. Er wird dir begegnen heute Morgen und du wirst gehen, von hier weggehen in diese Gewissheit, dass er in deinem Leben am Wirken ist. Vielleicht hast du mal vor Jahren ein Gebet gesprochen und damit Jesus bewusst aufgenommen in deinem Herzen. Aber du bist von dieser Beziehung wieder weggekommen. Du hast nicht mit ihm gelebt. Dann ist auch heute Morgen die Gelegenheit. Dann werde ich auch für dich beten und mit dir beten. Und du bekommst einen neuen Anfang. Und Jesus wird ganz neu mit dir anfangen. Weißt du, das Geniale ist, er vergibt. Er vergibt, auch wenn du gesündigt hast. Vielleicht weißt du genau, da ist eine Sünde in meinem Leben, die trennt mich von Gott. Da ist eine Sache in meinem Leben. Und deswegen vielleicht hast du gesagt, ja, ich kann nicht wirklich zu Gott kommen, weil da ist diese Sache in meinem Leben. Ich sage dir, das Wort Gottes sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das heißt mit anderen Worten, wenn du einfach ihn um Vergebung bittest, dann wird er dir vergeben und dann wird alles weggenommen, was dich in irgendeiner Weise von ihm noch trennen könnte. Und wenn dich das betrifft und du da möchtest, hineingehen möchtest und das empfangen möchtest, dann gilt jetzt dieser Aufruf auch für dich. Dann möchte ich auch mit dir und für dich beten. Also wenn du sagst, jawohl, ich brauche diese Verbindung zu Jesus. Ich brauche ihn. Ich brauche diese persönliche Beziehung. Aber da ist noch etwas, was mich trennt. Oder ich habe ihn noch nie persönlich in meinem Leben aufgenommen. Oder ich weiß, ich muss wieder neu diese Verbindung zu ihm festmachen. Wenn dich das betrifft, dann da, wo du bist. Ich möchte einfach für dich beten. Gleich und dir auch persönlich die Hand auflegen. Streck einfach ganz schnell deine Hand aus, da wo du bist, und gib mir ein Zeichen, wenn du sagst, ja, das bin ich. Dafür möchte ich jetzt, dass du betest. Streck einfach deine Hand aus und gib mir ein Zeichen. Sag, jawohl, hier bin ich. Ja, Gott sieht deine Hand, da hinten ist noch jemand da. Ja, es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Streck einfach deine Hand aus, wenn du sagst, jawohl, ich möchte das jetzt festmachen. Halleluja. Ich sehe eine Hand da hinten, ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte das gerade jetzt festmachen. ich möchte, dass du da mit mir und für mich betest. Halleluja. Vielleicht schaust du über Livestream zu und du sagst, ja, das bin ich. Dann sage ich dir, du kannst vielleicht so schnell nicht hierher kommen, live vor Ort, aber wir können dich mit hineinnehmen jetzt in dieses Gebet und du wirst es genauso empfangen und du wirst mit dieser Gewissheit von hier weggehen. Also mach das einfach vor Gott fest. Ist noch jemand hier im Raum, der sagt, jawohl, Pastor Georg, ich möchte, dass du jetzt mit mir und für mich betest. Ich möchte, dass du mich in dieses Gebet hineinnimmst. Ist da noch jemand? Dann streck einfach deine Hand aus, sodass ich sehen kann. Ist noch jemand da? Ich gebe dir noch eine halbe Minute Bedenkzeit. Halleluja. Okay. Ja, du, super auch. Wunderbar. Noch jemand, der sagt, jawohl, ich möchte das. Ich habe jetzt zwei Hände gesehen. Ist noch jemand da, der sagt, ich möchte das? Ja, super. Dritte Hand. Ist noch jemand da? Vierte Hand. Ist noch jemand da, der sagt, ich möchte das jetzt festmachen vor Gott? Okay, ich sehe habe vier Hände gesehen bis jetzt. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte es festmachen? Dann möchte ich einfach jetzt, ich möchte für euch beten und mit euch beten. Und ich möchte euch einfach bitten, kommt einfach ganz schnell hier zu mir nach vorne, hierher. Und ich werde einfach hier für euch und mit euch beten. Und ich werde euch die Hand auflegen. Wir werden zusammen ein Gebet sprechen zu Jesus. Und wir werden es festmachen vor ihm. Und er wird in euer Leben kommen. Und er wird es festmachen mit euch. Also traut euch, kommt nach vorne. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Oh, so gut. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Schön. Herzlich willkommen. Wie heißt du? Wie heißt du? Agnes. Wie heißt du? Wolf? Du? Nathalie. Okay, Halleluja. Ich glaube, es hatte sich noch jemand gemeldet. Ja, genau. Ah ja. Ja, Frau Schäfer, das ist unsere Nachbarin. Halleluja. Wir warten auf Sie. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay. Wenn du über Livestream zuschaust, wir nehmen dich mit rein in dieses Gebet. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Frau Schäfer. Dürfen ruhig da nach vorne kommen, noch die zwei Schritte. Okay. Ja, bleib nur da. Halleluja. Okay, jetzt machen wir Folgendes zusammen. Jeder, der hier im Raum ist, einfach schließ einfach mal deine Augen. Und ich möchte jetzt einfach ein Gebet sprechen und ich möchte zuerst ein Gebet vorsprechen und ihr, die hier vorne seid, sprecht es einfach laut nach, weil die Bibel sagt, wenn wir mit unserem Herzen glauben, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist und mit unserem Mund bekennen, dass er der Herr ist, dann werden wir errettet. Das heißt, es ist wichtig, dass wir persönlich das auch bekennen mit unserem Mund. Und dann, wenn wir das gebetet haben, dann werde ich einfach jedem von euch persönlich die Hand auflegen und für euch beten. Und ihr werdet diese Verbindung zu Jesus empfangen, weil er enttäuscht niemand, er stößt niemand hinauf. Wer zu ihm kommt, er sagt, wer die Tür öffnet zu seinem Herzen, zu dem werde ich kommen und mit ihm Gemeinschaft haben. Und genau das wird passieren. Er wird heute mit dir Gemeinschaft haben. Du bist heute der Ehrengast an seinem Tisch. Also jeder, der hier vorne ist und auch jeder, der sonst im Raum ist und der sagt, ja, ich bete es einfach mit und sei es einfach auch zur Unterstützung der, die hier vorne sind, sprich mir einfach laut nach. Sag, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst, dass du für mich, wegen mir, Jesus Christus gesandt hast. Du hast ihn hier auf die Erde gesandt, damit er an meiner Stadt alles, was mich von dir getrennt hat, auf sich nimmt, alle meine Sünde. Und du, Vater, hast ihn auferweckt aus den Toten, nachdem er am Kreuz gestorben war. Und durch ihn kann ich in Gemeinschaft mit dir kommen. Und so sage ich, Herr Jesus Christus, komm du jetzt in mein Herz. Ich öffne dir meine Tür. Sei du der Herr meines Lebens. Vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe. Und erfülle jetzt mein Herz mit deiner Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Vater, ich bete dieses Gebet in Jesu Namen. Amen. Amen. Und jetzt, Vater, lege ich dieser kostbaren Tochter Gottes die Hände auf und ich spreche dir zu, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Danke, Herr, für die neue Geburt, Herr. Danke für die Waschung des Heiligen Geistes. Danke für die Kraft des neuen Lebens. Deine Gemeinschaft. Danke, dass von heute an nichts und niemand sie mehr trennen kann von deiner Liebe, die in Jesus ist. Amen. Amen. Danke, Vater, für diesen kostbaren Bruder, der deinen Ruf gehört hat heute Morgen. Ja. Und Jeremia 31,3 sagt, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade und Güte. Er hat dich zu sich gezogen. Und heute Morgen zieht er dich an sein Herz. Er zieht dich in die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, in die Gemeinschaft mit ihm selber. Und dein Leben wird nicht mehr das gleiche sein. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater, für dein Wirken im Leben dieser kostbaren Schwester, Herr. Eine Tochter Gottes, Herr. Und Jesus sagt zu dir, dir ist vergeben. Das Wort Gottes sagt, wenn ich vergebe, es ist nicht nur vergeben, sondern es ist in die tiefsten Tiefen des äußersten Meeres geworfen. Es ist vergessen. Es ist vorbei. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Ein neuer Start, ein neuer Anfang in Jesu Namen. Danke für die Kraft des Heiligen Geistes, Herr, die jetzt ihr Leben erfüllt, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine wunderbare Liebe, Herr. Du hast gesagt, Herr, wer dich aufnimmt, Herr, dem gibst du die Macht, ein Kind Gottes zu sein, Herr. Herr, danke, Herr, dass deine Tochter heute Morgen dich aufgenommen hat in ihrem Leben, Herr. Und du stehst zu deinem Wort, Herr. Und von heute an, Herr, danke ich dir, dass du sie mit dieser Gewissheit erfüllst, dass du ihr Herz mit dieser Gewissheit erfüllst, dass sie zu dir gehört und dass du zu ihr gehörst und dass sie in dir angenommen und angekommen ist, Herr. Geliebtes Herr, von Anfang an, Herr. Geliebtes Herr, geliebt war vom ersten Tag an, Herr, ihres Lebens, Herr. Und geliebt sein wird, Herr, bis zum letzten Tag ihres Lebens hier auf der Erde und in alle Ewigkeit, Herr. Geliebt von dir, geliebt vom Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Gott ist so wunderbar. Halleluja. Gott ist so wunderbar. Lass uns mal ihm die Ehre geben. Halleluja. Ihr, die ihr hier vorne seid, wenn ihr das möchtet, dann ist noch jemand da, der einfach auch noch gerne weiter für euch beten möchte. Wenn ihr das möchtet, einfach dürft euch einfach mal umdrehen. Es steht jemand hinter euch, die wollen euch auch noch was Kleines schenken. Und ihr dürft gerne auch mit ihnen noch in den Gebetsraum drüben gehen und einfach noch da Gemeinschaft haben. Wie ihr das wollt, einfach die zeigen euch, glaube ich, oder im Gebetsraum im Jugendgottesdienstraum. Okay, also in den Jugendgottesdienstraum dürft ihr gerne noch rübergehen. Und wir geben ihnen nochmal einen kräftigen Applaus. Danke, Jesus. Wenn du über Livestream zugeschaut hast und dich da mit hast reinnehmen lassen in dieses Gebet, dann möchte ich dir sagen, schreib uns einfach eine E-Mail. Schreib eine E-Mail. Am einfachsten ist es einfach wunder@glorylife.de oder .net haben wir jetzt seit neuestem. wunder@glorylife.net. Dann schreib einfach da eine E-Mail und lass uns wissen, dass du dieses Gebet mitgebetet hast. Und dann wollen wir dir auch was Kleines schenken, wollen dir was zuschicken. Und dann bist du einfach da mit drin. Und wir glauben, dass heute etwas in deinem Leben passiert ist. Wir glauben, dass dein Leben nicht mehr das gleiche sein wird. Amen. Das glauben wir. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ihr Lieben, wir wollen weiter unseren Blick auf Jesus richten. Wir wollen jetzt an der Stelle das Abendmahl nehmen. Irina wird uns dabei leiten und wir wollen wirklich unseren Blick auf Jesus richten dabei, weil er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Das Abendmahl ist die beste Hilfe, um deinen Blick auszurichten auf Jesus. Deswegen glaube ich, dass auch im Abendmahl jetzt noch viele Dinge passieren und Gott wird einigen begegnen hier, einfach mit dem Abendmahl. Irina, du bist dran, ne? Doch? Ach so, sorry. Ach stimmt, Astrid macht es einmal. Sorry, ich hab's völlig verwechselt. Ja, sonst macht es mir Irina. Ja. Dachte gerade, wo geht sie denn hin? Halleluja. Okay, Astrid, jetzt gebe ich dir die Bühne, bevor ich noch mehr Mist sage. Okay. Halleluja. Macht euch bereit. Astrid wird euch führen und leiten. Amen. Oh ja, so stark. So stark, Jesus ist da. Seine Liebe ist da. Und an dem Tag, als du Ja gesagt hast zu ihm, hat sich dein Leben auch verändert. Es war eine Begegnung, eine Berührung mit ihm. Und jetzt wollen wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Das ist einfach ein Fest der Liebe. Ein Fest der Freude. Und gleichzeitig können wir bei diesem Fest nur staunen, was Jesus für uns vollbracht hat und was er aus jedem Einzelnen von uns gemacht hat. Das ist so unfassbar und wir können voller Dankbarkeit heute das Abendmahl nehmen. Und das Abendmahl ist auch ein Danke, einfach ein Dankeschön, ein dickes Danke. Ohne unseren Jesus hätten wir keine Hoffnung in unserem Leben. Wir hätten nie seine Liebe erfahren können, die wahre und echte Liebe. Wir hätten nie seinen echten und wahren Frieden erfahren und wir hätten nie den Heiligen Geist bekommen als unseren Beistand, als unseren Tröster, als unseren Ratgeber, als unseren Helfer. Oh ja, wir danken einfach unserem Herrn mit diesem Abendmahl für die Erlösung, die uns mit seinem Blut, mit seinem Leben erkauft hat. Er hat dir Freiheit geschenkt. Weißt du, Freiheit, Freiheit von Sünde, von Krankheit, von Armut, von Einsamkeit. Du hast die herrliche Freiheit der Kinder Gottes geschenkt bekommen. Herrliche Freiheit, die es nur in ihm gibt und die du mit nichts erkaufen kannst, die du aus Gnade bekommen hast, aus Barmherzigkeit, aus Erbarmen. 2. Korinther 5,21. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Ist das nicht ein Grund, dankbar zu sein? Jesus, der unschuldig war, der keine Sünde kannte, der voll war mit der Herrlichkeit Gottes, wurde für dich zur Sünde gemacht. Er wurde befleckt, beschmutzt mit Sünde. Er ließ seinen Leib brechen für dich. Er trug Sünde. Er nahm sogar die Trennung vom Vater in Kauf. Das ist ja das Schrecklichste, was es überhaupt gibt. Damit du gerecht wirst. Damit du heilig gemacht wirst. Und er hat seinen Leib zerbrechen lassen, damit du gesund sein kannst. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und diesen Lohn der Sünde, den hat Jesus, der Sündlose, für dich getragen. Er hat diesen Lohn der Sünde getragen, damit du frei sein kannst von Sünde, damit du erlöst sein kannst, damit du gerecht sein kannst, damit du ohne Trennung vor Gott stehen kannst. Er hat den Vorhang, der zwischen dir und Gott gestanden ist, der dicke Vorhang, er hat ihn zerrissen durch sein Erlösungswerk, durch sein Blut. Und deswegen ist es so ein Geschenk, dass wir uns immer wieder bewusst machen dürfen, hier im Gottesdienst oder macht es auch zu Hause, ne, was Jesus für uns vollbracht hat. Dass wir Anteil haben dürfen an seinen Leiden. Er hat alles gelitten, alles erlitten für dich. Und wir wollen, das ist auch eine Gedenkfeier. Wir wollen dessen gedenken, was er für uns vollbracht hat. Und wenn wir das immer wieder uns bewusst machen, weißt du, damit ehren wir unseren Herrn. Wir sind nicht der Stadt in einer alten Tradition, sondern wir wissen, Jesus lebt. Er ist auferstanden. Jesus lebt. Er ist ein lebendiger Gott. Und wir feiern diesen lebendigen Gott, der für uns gestorben und wieder auferstanden ist, sein Blut ins Allerheiligste gebracht hat, dass wir frei sein können. Und immer, wenn wir uns auch dessen wieder erinnern, weißt du, was dann geschieht, dann erkennen wir die Liebe, die Jesus zu uns gehabt hat. Die Liebe zu jedem einzelnen Menschen, der auch Jesus noch nicht hat. Wir erkennen diese Liebe immer tiefer. Wir haben eine Begegnung, eine Berührung von ihm. Und gleichzeitig erkennen wir dadurch immer tiefer, wie sehr der Vater uns liebt und dass er es einfach nur gut meint mit uns. Und das macht uns imstande, für unsere Mitmenschen zu beten, sie zu lieben, mit Fürbitte, ja sogar mit Fürbuße für sie einzustehen. Weißt du, Jesus hat für uns gebüßt, für dich gebüßt mit seinem ganzen Leben. Und jetzt wollen wir ganz bewusst und ohne Ablenkung diese Begegnung mit Jesus beim Abendmahl haben. Sein Leib und sein Blut zu uns nehmen, Anteil im Geist an seinen Leiden nehmen und gleichzeitig uns zu freuen, zu feiern und ihn zu ehren für das, was er für uns am Kreuz vollbracht hat. Und ich lade euch ein, kommt nach vorne, da haben wir 3 Tische mit Abendmahl, hinten haben wir 3 Tische, nehmt das Brot als Symbol für seinen Leib und Saft oder Wein als Symbol für sein Blut. Es reicht für alle, es ist genügend da. Und auch ihr wunderbaren Schätze am Livestream, auch ihr Schweizer, wir werden jetzt gemeinsam mit euch das Abendmahl einnehmen. Wir sind eins im Geist, wir sind verbunden durch unseren Herrn Jesus Christus. Bitte esst noch nicht und trinkt noch nicht, wir machen das gemeinsam. So, hat jetzt jeder? Danke, Herr, für deine Gegenwart. Oh, das ist so ein heiliger Moment, so ein feierlicher Moment. Und Jesus, wir danken dir, dass du deinen Leib zerbrechen hast lassen, dass du all unsere Krankheiten getragen hast. Wir danken dir für deine unendliche Liebe, für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit. Danke, dass du hier bist, Herr. Und wir wollen jetzt das Brot als Symbol für deinen Leib essen und nehmen deine Heilung für unseren Körper, für unsere Seele und für jeden Bereich unseres Lebens, wo Bereiche noch sind, die nicht heil sind. in Anspruch. Danke, Herr, dass wir geheilt sind. Danke, Jesus. Lasst uns das Brot essen. Lasst uns nun den Saft oder den Wein hochheben. Ebenso nahm er, Lukas 22,20, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und wir danken dir, Jesus, für jeden Tropfen deines kostbaren Blutes, das du für uns vergossen hast. Danke, dass wir durch dein Blut Gemeinschaft mit dir und dem Vater haben können. Danke, dass durch dein Blut der Vorhang zerrissen ist und dass wir mit Jubel und Freude vor dein Angesicht treten können, ohne Scham oder irgendwelche Schuld, ohne Verdammnis. Danke, Jesus. Lasst uns jetzt den Wein oder den Saft trinken, im Bewusstsein, dass dir durch sein Blut Reinigung zuteil geworden ist und dass du voller Freude und Jubel Gemeinschaft mit Gott haben kannst, dass du erlöst bist, gereinigt bist, geheiligt bist, gerecht gemacht bist durch sein Blut. Amen. Oh Jesus, wir danken dir, wir danken dir, wir danken dir. Komm, gib dir, lass unserem Herrn einen Applaus geben. Wir danken dir, Herr. Du bist einfach gut. Danke, danke, danke. Amen. Amen. Amen. So wunderbar. Halleluja. Wir wollen ja heute noch etwas Besonderes tun. Also bleibt noch voll dabei. Wir wollen nämlich gleich unsere altgedienten Mitarbeiter noch ehren. Ja, alle, die 30 Jahre, 25 Jahre, 20 Jahre, 15 Jahre oder 10 Jahre schon bei Glory Life dienen, die wollen wir gleich ehren. Aber bevor wir das machen, während ihr gerade noch die Abendmahlsteile einsammelt, lasst uns gerade jetzt einfach die Gelegenheit nutzen und lasst uns dem Herrn einfach auch ein Saatopfer geben mit unseren Finanzen. Lasst uns einfach ihn jetzt da zu uns sprechen, auch dahingehend. Michael, bist du da? Willst du spontan was sagen dazu? Halleluja, komm. Michael, ja, ist nicht vorbereitet. Das war ein kleiner Überfall. Das ist gut. Das Licht des Gerechten brennt fröhlich. Das Licht des Gerechten brennt fröhlich. Wir haben es gerade gehört. Jesus, er wurde zur Sünde, damit du und ich die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Dein Licht brennt fröhlich. Du bist eine Gerechte und du bist ein Gerechter. Und der Gerechte gibt auch fröhlich. Das ist unsere Haltung. Wir sind bereit. Du brauchst nicht mich, dich zu ermutigen, in sein Reich zu geben, sondern du bist ein Gerechter und dein Licht brennt fröhlich. Dein Licht brennt in der Dunkelheit und du gibst auch fröhlich. Du gibst fröhlich auf den Boden. Du säst auf den Boden Gottes. Und dort, wo wir ein Fitzel, wo wir eine Minute, wo wir ein Euro, wo wir 100 Euro geben, da kommt vielfältig zurück. 10-fach, 20-fach, 30-fach und noch viel mehr. Durchbrüche werden provoziert, wo er dein fröhliches Herz sieht. Durchbrüche, seine Reaktion wird getriggert und angestoßen, wo er dein bereites, dein mutwilliges Herz sieht, in seinen Boden zu sehen. So mach dich auf. Ja, mach dich auf, auch wenn es aus deiner Sicht eine kleine Sache ist. Aber mach dich auf, fröhlich hineinzugeben. Dein Licht brennt fröhlich. Ich gebe dir das auch als Ermutigung. Wenn da irgendeine Dunkelheit ist, du bist der Gerechte und die Gerechte. Und du brennst. Du bist voll mit dem Feuer des Himmels. Du bist voll mit dem Feuer des Himmels. Es fräst sich durch. Dieses Licht fräst sich durch in deinem Alltag. Es fräst sich, es brennt sich durch, weil der in dir durchbrennt, der in dir fließt. So, wir lass uns fröhlich geben. Da gibt es Zettel unter deinem Stuhl. Da kannst du das aufschreiben. Da ist PayPal, das wird angezeigt, wo du per PayPal geben kannst. Da gehen jetzt gleich die Behälter durch. Und dort, mach auch dort ein Freudenfest. Du gibst jetzt fröhlich und voller Freude. In Jesu Namen. Amen. Amen. Preis den Herrn. Ihr Lieben, ja, gebt die Eimer durch und wie gesagt, ihr könnt natürlich auch in bar geben, aber ihr könnt auch die Verpflichtungserklärung nutzen, wie auch immer. Und wenn ihr über Livestream zuschaut, euch werden die Infos eingeblendet, wie ihr geben könnt. Und an der Stelle wollte ich noch kurz darauf hinweisen, nächsten Samstag sind wir in Nürnberg. Nürnberg, 15 Uhr, Meistersingerhalle in Nürnberg, Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Alle, die aus dem Nürnberger Raum sind, seid unbedingt dabei. Wenn ihr über Livestream jetzt zuschaut, nehmt euch das vor. 15 Uhr in der Meistersingerhalle in Nürnberg, Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Nächsten Sonntag sind wir wieder hier. Da möchte ich noch weiter das vertiefen, auch mit diesem Thema Senfkorn Glaube und diese Begegnung mit Gott. Und ich glaube, da werden auch weiter Wunder passieren. Also bring auch deine Freunde, Bekannte und Verwandte mit. Wir gehen weiter da drin vorwärts. Ich habe dir noch ein, zwei Zeugnisse, die ich dir gerne vorlesen möchte. Und zwar werden wir die Sammlung einnehmen. Und zwar von einem Glory House von uns. Das ist in der Rhön, haben die ein Glory House. Und sie haben für die Tochter einer Teilnehmerin gebetet. Und die hatte ein Geschwulst an den Eierstöcken. Nach dem Gebet wurde diese Geschwulst bei der Voruntersuchung vor der OP nicht mehr gefunden. Halleluja. Ist das nicht super? Und hier... Das finde ich auch ein tolles Zeugnis von der Ramona. Die schreibt hier, seit 2020 bin ich in der Glory Life Gemeinde und seither hat sich einiges in meinem Leben verändert. Ich lebe in Stuttgart in einer geschlossenen Einrichtung zusammen mit geistig behinderten Menschen. Früher mussten sie öfter die Polizei holen, da ich gewalttätig war und auch schon für mehrere Tage ausgebüxt bin. Ich hatte Albträume, hörte Stimmen und war manisch depressiv. Im Oktober 2022 ließ ich mich taufen, hier bei uns. Wenn du übrigens noch nicht getauft bist, wir haben bald wieder eine Taufe, melde dich an zur Taufe. Als Erwachsener natürlich, aufgrund deines Glaubens, lässt du dich taufen. So hat sie sich taufen lassen im Oktober 2022. Und sie sagt, seitdem ich mich taufen gelassen habe und seit ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe, hat sich alles verändert. Meine Betreuer können es kaum glauben und sind nur noch am Staunen und sehr stolz auf mich. Ich bin inzwischen auch fähig für eine offene Wohngruppe und habe täglich länger Ausgang. Das größte Wunder ist, dass Jesus mich voriges Jahr von meiner jahrelangen Nikotinsucht befreit hat. Halleluja, ist das nicht stark? Preist den Herrn. So schön. Danke, Jesus.